Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Januar 2019 vom anarchistischen Radio Berlin. Diesen Monat hat sich nicht wirklich ein Fokusthema für uns herausgebildet. Stattdessen gibt es viele kürzere Beiträge zu ganz unterschiedlichen Themen. Und um dem grauen Berliner Winter langsam aber sicher, zumindest gedanklich zu entkommen, haben wir uns gedacht, wir unternehmen mit euch in den nächsten 60 Minuten einen akustischen Roadtrip rund um den halben Erdballen. Klingt gut? Na dann los! Vor dem Hemisphärenwechsel starten wir natürlich in Berlin und hören ein kurzes Interview mit der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Danach begeben wir uns mental auf die Autobahnraststätte und halten unsere Daumen raus, mit dem Ziel Dresden. Denn von dort gibt es einen Bericht zu dem in Sachsen geplanten Polizeigesetz und dem Widerstand dagegen. Unser kleiner Roadtrip endet hier aber nicht. Nein, zurück zur Autobahn. Wir kritzeln ein neues Ziel auf unser kleines Schild, und zwar Prag. Hier hören wir einen Bericht von der Räumung des Social Centers Klinika. Dann wird es aber auch Zeit für gutes Wetter trotz düsterer Zeiten. Ganz klimaneutral, da nur per Schallwelle, reisen wir nach Brasilien und hören einen internationalen Aufruf zum Widerstand gegen die dort seit Januar angetretene Regierung. Und wenn wir dann schon mal auf einem anderen Kontinent sind, schließen wir uns kurzerhand dem Caravan Valmapu an, an dem das A-Radio ja schon seit Januar teilnimmt. Denn von dort aus Chile erreicht uns ein Interview mit einem Kollektiv aus Argentinien, das sich dem ermordeten Aktivisten Santiago Maldonado widmet. Schließlich, zum Ende des Podcasts, gibt es dann noch etwas, das in Chile produziert wurde. Nein, leider kein Mate. Aber immerhin, wo herrscht Anarchie? Unsere alternative Presseschau, in welche wir die Fortschritte der Anarchie dokumentieren. Und ja, wie ihr dann nach Hause kommt, das regelt ihr am besten selbst. Vielleicht mit einem heißen Bad oder einem leckeren Tee. In jedem Fall wünschen wir euch unterwegs viel Spaß, und falls ihr Anregungen oder Kritik habt oder sonst wie in Kontakt treten wollt, das geht über den Blog aradio.blogsport.de, per E-Mail aradio-berlin@riseup.net oder auf Twitter aradio-berlin. Bevor es jetzt losgeht, noch der monatliche Hinweis auf den anarchistischen Monatsrückblick von bodenfrost.wordpress.com, in welchem ihr verschiedene News, historische Bezüge und Jahrestage sowie anderes Interessantes aus dem letzten Monat findet. Die A-Radio Newsflash Schlagzeilenredaktion hat krankheitsbedingt für diesen Monat leider das Handtuch geworfen. So, Sachen gepackt? Gut, gleich geht's los. Jetzt aber erstmal noch einen kurzen Berliner Kultureinschub, und zwar hören wir Gefahrengebiet in einer Live-Version von Geigerzähler. Wollte nur schrippen holen, da hat man ihr plötzlich die Zeit gestohlen. Was ihr seit kurzem fast täglich geschieht, sie lebt nämlich im Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Ronny hat nen Platzverweis, seine Wohnung mittendrin, was für ein Scheiß. Jetzt schleicht er sich ganz heimlich bis zu seiner Arbeit und hat für diesen ganzen Quatsch doch gar keine Zeit. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Thank you. Sandra möchte, das kann man doch verstehen, ihre Liebste um die Ecke mal besuchen gehen. Jetzt steht sie auf der Straße und kickt ganz verliebt und fragt sich, wann sie ihren Ausweis wieder kriegt. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Die Ausweise, bitte. Murat lässt seine großen Kinder kurz allein. Da springt das SEK zum Fenster rein. Sie haben Waffen, das ist sehr schön. Man kann die Freude in den Kinderaugen sehen. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr sitzt in der Riegerstraße rum, raucht vielleicht einen Joint. Neben euch läuft das SEK hin, es läuft her. Wollt ihr das Ganze mal wirklich verstehen, dann müsst ihr uns einfach mal besuchen gehen. Im Gefahrengebiet gibt's sogar Kaffee und Kuchen. Ihr müsst uns wirklich mal besuchen. Gefahrengebiet, im Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Jetzt geht es los mit einem Interview mit der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Alteingesessene MieterInnen bekommen Mieterhöhungen, bis sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können und ausziehen müssen. Und wer erst neu in die Großstadt zuziehen will, findet nur schwer eine bezahlbare Wohnung. Die Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen sind lang, die Wohnungssuche ist anstrengend und verläuft zäh. So sieht die Wohnungssituation 2019 in Berlin aus und sie ist beispielhaft für andere Großstädte Deutschlands. Eine Berliner Initiative ist nun angetreten, den lokalen Wohnungsmarkt radikal umzukrempeln. Dazu spreche ich mit Michael Prütz, einem der MitinitiatorInnen der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen. Naja, die Deutsche Wohnen, aber nicht nur die, sondern auch Vonovia, Akelius, Addo Properties. Es handelt sich also um alle Firmen, die mehr als alle privatwirtschaftlichen Firmen, die mehr als 3000 Wohneinheiten haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie versuchen, aus den Mietern ein Maximum an Rendite mit einem Minimum an Aufwand rauszupressen. Und es gab ja immer wieder die massivsten Beschwerden, Modernisierung, fehlende Instandhaltung und so. Und wir haben jahrelang, und die Mieterinnen und Mieter haben versucht, sozusagen eine Änderung herbeizuführen. Aber eine Änderung ist nicht möglich, sondern sie sind ja den Aktionären verpflichtet. Also folglich müssen sie also so eine Politik machen. Und die geht einfach auf Kosten von, wenn man alle Wohnungen zusammennimmt, von 400.000-500.000 Berlinerinnen und Berliner. Wir haben angefangen vor anderthalb Jahren und haben uns überlegt, wie können wir das machen? Machen wir das jetzt im Rahmen einer normalen Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen oder versuchen wir Nägel mit Köpfen zu machen? Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass es einen Artikel im Grundgesetz gibt, der steht seit 1949 drin, ist der Artikel 15 und der sagt, Firmen, Industriebetriebe, Grund und Boden können enteignet werden im Sinne des Gemeinwohls. So ungefähr heißt der Paragraph. Der ist nie angewandt worden. Der basierte auf einem Kompromiss damals. Nach dem Krieg wollten alle Parteien in Westdeutschland sozialistisch sein, auch die CDU. Und dann haben sie diesen Paragraphen mit ins Grundgesetz genommen, diesen Artikel, haben ihn nie angewandt. Von daher ist die Aufregung groß, weil wir jetzt sozusagen uns auf diesen Artikel beziehen. Und wir werden jetzt als nächstes im April anfangen, einen sogenannten Volksentscheid zu lancieren. Das ist ja ein dreistufiges Verfahren, 20.000 Unterschriften zu Anfang, gültige dann 170.000, dann kommt es zu einer richtigen Wahl. Damit fangen wir im April an. Das klingt nach einer Mammutaufgabe, aber das Ziel ist verlockend. In Artikel 15 des Grundgesetzes steht aber als Voraussetzung für eine Enteignung, dass die Enteigneten entschädigt werden müssen. Es scheint, als ob die Wohnungsunternehmen nicht wirklich etwas zu fürchten hätten, wenn sie dann mit dem Land Berlin Wohnungen gegen Geld tauschen müssten. Die Entschädigung kann so angelegt werden, dass sie deutlich unter dem Marktwert ist. Und so werden wir auch jetzt in Kürze ein Papier vorlegen für die Presse und für die auch als Hilfestellung für den Senat. Da herrscht eine gewisse Unruhe über unsere Initiative, wo wir deutlich niedrigen Wert ansetzen als der, den sie selber an der Börse bekannt geben. Das kann man auch. Damals in der Grundgesetzdiskussion 1949 hat ein CDU-Abgeordneter damals argumentiert, man kann auch eine symbolische Entschädigung von einem Euro ansetzen. Das ist also eine reine Frage des politischen Willens. Wenn man sich an einem Abend spontan an den Küchentisch setzt und versucht, eine Vorlage für ein Volksbegehren zu entwerfen, wird das wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Wie geht man dabei also vor? Die ganze Struktur der Kampagne ist, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen und wir waren die Arbeitsgruppe Volksbegehren und haben ein Dreivierteljahr mit Juristen zusammen diesen Text ausgearbeitet und holen uns auch externe Expertise, also von Leuten, die uns sympathisieren, gegenüberstehen und die dann sagen, okay, so kann man das machen, so kann man das nicht machen und so. Also das ist schon aus unserer Sicht relativ wasserdicht ist. Dieses Papier ist mittlerweile beim Senat eingereicht. Was passiert also, wenn die notwendigen Unterschriften zustande kommen und die BerlinerInnen sich für eine Enteignung entscheiden? Also zunächst einmal, wenn wir Erfolg haben, muss der Senat ein Gesetz beschließen, was die Enteignung in die Wege leitet, ja, mit der entsprechenden Entschädigungszahlung. Dann wollen wir nicht einfach die Wohnungen sozusagen rekommunalisieren, sondern sie sollen in eine sogenannte Anstalt des öffentlichen Rechts überführt werden, faktisch eine neue gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, in der die Mieterinnen und Mieter, die Beschäftigten, auch große Mitspracherechte haben. Das bedeutet zwar keine Selbstverwaltung und der Staat hat am Ende immer noch seine Finger im Spiel, schafft für die BewohnerInnen aber Sicherheit. Rendite wird mit ihren Wohnungen dann nicht mehr erzielt und außerdem sollen sie in der Anstalt öffentlichen Rechts unverkäuflich sein. Auf dem Wohnungsmarkt dürften die Mieten davon profitieren, denn wenn die umliegenden Mieten nicht mehr so stark steigen wie zuvor oder sinken, wirkt sich das auch auf die anderen Preise aus. Sollte die Initiative Erfolg haben, dürfte damit die Tür geöffnet worden sein, um weitere Enteignungen zu forcieren. Wir haben bloß mit einem nicht gerechnet, dass es solche Wellen schlägt. Das war uns überhaupt nicht klar. Wir haben gedacht, das ist viel schwieriger. Und zu Anfang gab es auch einige Genossinnen und Genossen, die gesagt haben, das Wort Enteignung, das ist furchtbar, das können wir nicht machen, die Leute werden ausflippen und so, aber genau das Gegenteil ist passiert. Ja. Wenn Leute jetzt Lust bekommen haben, mitzumachen, wie geht das und wie viele seid ihr eigentlich? Naja, wenn man alle Arbeitsgruppen zusammennimmt, dann sind es so 70, 80 bis 100. Ja. Kann man da jederzeit einsteigen? Ja, natürlich, ja. Das ist ohne Probleme. Man kann aufs Plenum kommen. Es gibt ein Plenum, was die wichtigen politischen Entscheidungen trifft. Dann gibt es unsere Arbeitsgruppe, also die das Volksbegehren ausgearbeitet hat, dann gibt es eine Aktions-AG, eine Öffentlichkeits-AG und es gibt eine Starthilfe-AG. Das sind Menschen, die helfen, Mieterinnen und Mieter, Mieterinitiativen zu gründen und sich zu wehren und so. Also das ist alles völlig offen. Wer nun Interesse an der Initiative hat, findet auf dwenteignen.de mehr Informationen. Wir sagen soweit danke für das Gespräch und wünschen viel Erfolg. Und da sind wir schon in Dresden und beim Thema Polizeigesetz. Wie in vielen Bundesstaaten Deutschlands streben die Regierenden auch in Sachsen eine Erneuerung des Polizeigesetzes an. Und ebenso wie in einigen anderen deutschen Städten mobilisiert sich dazu auch Widerstand. So geschah das auch am 26. Januar 2019 in Dresden. Menschen hier in der Dresdner Innenstadt, die sich wahrscheinlich zum Shopping verabredet haben. Wir sind heute hier, um gegen das geplante sächsische Polizeigesetz zu demonstrieren. Dieses Polizeigesetz wird unsere Grundrechte einschränken, auch ihre Freiheit. Deshalb schließen Sie sich unserem Protest an. Wir waren für euch vor Ort und präsentieren euch im Anschluss eine kleine Collage aus den Beweggründen der Demo-Teilnehmenden. Doch zuerst ein paar Infos zum geplanten Polizeigesetz Sachsens, basierend auf einem Entwurf, der der Öffentlichkeit inoffiziell zugänglich gemacht wurde. Ähnlich wie in anderen Novellen lässt sich auch aus dem sächsischen Entwurf entnehmen, dass die Polizei zur präventiven Gefahrenabwehr ermächtigt werden soll. Im Klartext heißt das Einschränkung von Grundrechten, wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die der eigenen Wohnung, auf informationelle Selbstbestimmung, das Briefgeheimnis und konkret zum Beispiel, dass das Einleiten polizeilicher Ermittlungen nicht mehr hinreichende und von der Justiz abgesegnete Fakten bedarf, sondern auf Grundlage von Vermutungen und sogenannten polizeilichen Erfahrungswerten möglich sein soll. Also auch wenn Personen keine Gesetzesüberschreitungen begangen haben, könnte grundsätzlich gegen jeden ermittelt werden. Weiterhin wäre es, dem geleakten Papier nach, der Polizei möglich, die Bewegungsfreiheit von Personen für bis zu 3 Monate einzuschränken, was durch elektronische Fußfesseln durchgesetzt werden könnte. Ein weiteres großes Thema ist die Überwachung, sei es das gezielte Abhören von Journalistinnen ohne richterliche Absegnung oder die Überwachung des öffentlichen Raums insgesamt. So soll die Videoüberwachung weiter ausgeweitet werden, inklusive des Einsatzes von Technologien zur automatischen Gesichtserkennung in Grenzregionen. Aber auch diverse Informationen im Straßenverkehr soll die Polizei in bestimmten Situationen erheben dürfen. Durch die Möglichkeit, Lokalitäten zu gefährlichen Orten zu deklarieren, wird die alltägliche rassistische Polizeipraxis ausgeweitet und die weiterhin im Gesetz vorgesehene stärkere Militarisierung der Cops verspricht nicht nur angesichts der jüngsten Skandale um Faschos in blauen und grünen Uniformen nichts Gutes. Auch in Sachsen ist hier die Rede vom Einsatz von Handgranaten und Maschinengewehren. So unangenehm also der Einblick in die Tagträume deutscher Innenminister, umso wichtiger der Widerstand gegen diese geplanten Gesetzesnovellen wie in Sachsen. Am 26. Januar waren unter dem Motto Polizeigesetz stoppen an die 8000 Menschen auf der Straße. Ausgerichtet wurde die Demo vom Bündnis Sachsens-Demokratie. Mehr Infos unter sachsens-demokratie.net. Wir waren auch vor Ort und haben uns ein Bild davon gemacht, warum sich Leute der Demo angeschlossen haben. Naja, ich bin hier, weil ich mir denke, dass es auf jeden Fall einmal zu viel Überwachung gibt. Und das andere ist, dass dieses Gesetz der neuen Rechten so in die Hände spielt, dass wenn es jetzt verabschiedet wird, dann kann es einfach noch sehr viel dramatischer werden, wenn es dann angewendet wird unter anderen politischen Vorzeichen. Ja, ich bin aus Leipzig hier angereist bei der Demonstration und finde das Polizeigesetz, glaube ich, aus zwei Gründen so fatal. Einerseits aus einer sehr unbegründeten Einschränkung von Bürger- und Freiheitsrechten und einem krassen Aufbau von so überwachungsstaatlichen Maßnahmen, die irgendwie nicht gerechtfertigt sind angesichts von so Kriminalitätsentwicklungen und so Sachen. Das entbehrt irgendwie jeder Grundlage. Ja, ich denke, dass das neue Polizeigesetz in Sachsen, das ist halt nur ein weiterer Meilenstein in diesem ganzen Überwachungsgeschehen, also das ist ja die Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung überall, das wird jetzt halt dann noch schlimmer werden. Und das ist so langsam gruselig, dass die ganzen digitalen Spuren, die man so hinterlässt, daraus lässt sich dann ein absolutes Bewegungsprofil erstellen. Daraus kann man dann erstellen, ja, was man einkauft, wer man ist, wie man denkt. Und das alles zusammen ist schlimmer als 1984. Na, ich glaube, was man so ganz technisch gesprochen sagen kann, ist, dass das Gesetz ja relativ schlecht auch verfasst ist, mit vielen Rechtsbegriffen, die total schwammig sind, und diese Gefahrengebiete, dass die quasi ausgewiesen werden können auf Erfahrungswerten oder aufgrund von Erfahrungswerten von Polizistinnen und Polizisten, und es gibt gar keine richtige Definition davon, was jetzt so ein Gefahrenort sein soll oder nicht. Deshalb ist es irgendwie ein krasser symbolpolitischer Akt so und so viel also von rechter Politik. Und ja, die Sozialdemokratie macht da mit und das ist so sehr unverständlich. Und die andere Sache ist eben, dass die AfD halt droht, an die Macht zu kommen in Sachsen oder zumindest Regierungsbeteiligung zu haben nach den Landtagswahlen und damit irgendwie ein sehr repressives Polizeigesetz irgendwie auf dem Silbertablett serviert bekommt, ohne selbst dafür irgendwas gemacht zu haben. Und ja, das ist halt irgendwie ein bisschen so die tragisch für eine politische Linke, wenn irgendwie die Sozialdemokraten so ein Stück weit mit die Arbeit der AfD besorgen in Sachsen. Ja. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass es nicht so viel Überwachung gibt und dass man eben nicht bei sinkenden Verbrecherzahlen, sowohl absolut als auch relativ, dafür sorgt, dass die Polizei rechtlich viel mehr erreichen kann und es einen Generalverdacht gibt, also die einfach bessere Personenkontrollen machen kann und dazu noch weiter ausgerüstet wird. Warum tun wir das? Wir finden es nicht in Ordnung, der Polizei noch mehr Kompetenzen zu geben. Das bedeutet, dass sie Handlungsmöglichkeit haben, um Menschen Repression auszuüben, wie Kontaktverbote, Fußfesseln oder dass die Möglichkeit, sich nicht mehr mit Freunden überhaupt irgendwelche Straftaten begangen wurden. Das heißt, die Polizei bekommt die Aufgabe, hellseherisch herauszufinden, wer denn hier eventuell Straftaten begehen könnte, um diese dann präventiv zu verhindern. Das klingt wie in einem schlechten Film. Ist es auch. Nur leider ist das geplante Realität hier in Sachsen. Deshalb schließen Sie sich unserer Demonstration an, gegen das geplante sächsische Polizeigesetz und kämpfen auch Sie für Ihre und unsere Freiheit. Abschließend sei von uns auch angemerkt, dass in Berlin die Erneuerung des Polizeigesetzes momentan noch auf Eis gelegt wurde, dank der Linkspartei, doch wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass das dauerhaft so bleiben wird. Weiter geht's nach Prag zum ehemaligen Krankenhaus und leider auch ehemaligen Social Center Klinika. In der Vergangenheit haben wir schon mehrmals über das Projekt Klinika informiert. Klinika war, leider, ein autonomes Zentrum in Prag in Tschechien. Das Gebäude war eine ehemalige Lungenklinik, die ein paar Jahre leer gestanden hat. Im November 2014 wurde das Gebäude besetzt. Nach Verhandlungen mit den Vertretern des Stadtbezirks wurde Klinika für ein Jahr kostenlos an das Kollektiv der BesetzerInnen übergeben. Anfang März 2016 lief dann der Mietvertrag aus und wurde nicht mehr verlängert. Die Aktivisten haben das Gebäude natürlich nicht geräumt. Sie sind geblieben und haben sich um eine angenehme Atmosphäre in der Stadt gekümmert. Das Kollektiv hat viele kulturelle und soziale Projekte organisiert. So haben beispielsweise viele Konzerte, Vorträge und Workshops stattgefunden. Weiter wurden viele verschiedene Sprachkurse organisiert oder man konnte im Free Shop einkaufen. Auch viele andere Kollektive fanden ihren Platz in Klinika. So haben eine Kindergartengruppe, ein Radioprojekt, ein Cateringprojekt obdachlose Köchinnen, ein Waschraum für Menschen ohne Zuhause oder eine Food Not Bombs Gruppe die Räume für ihre Tätigkeiten genutzt. Das Zentrum hat bis Anfang Januar 2019 überlebt. Nach Aussage eines Mitglieds des Kollektivs war es ein großer Erfolg, dass es in der tschechischen Gesellschaft geschafft wurde zu zeigen, dass ein autonomer und sozialer Raum, der offen, selbstverwaltet und nicht hierarchisch von unten organisiert ist und der auf linken Werten basiert, überhaupt funktionieren kann. Das Ganze ist jetzt aber zu Ende. Nach 4 Jahren ist es zur Räumung des Hauses gekommen. In den letzten Jahren gab es viele Rechtsstreitigkeiten. Den Aktivisten ist es aber gelungen, das Haus und die Idee zu verteidigen. Unter anderem auch durch die Hilfe der Geflüchteten ist Klinika ein Symbol für linke Politik und eine Alternative zum autoritären Bild in Tschechien geworden. Und jetzt zu den traurigen Tatsachen. Am 10.01. wurde das Haus nach einem Gerichtsurteil und einer Entscheidung von der staatlichen Institution, der es im Moment gehört, von einem Gerichtsvollzieher geräumt. Und das, obwohl es noch ein paar Wochen vor der Räumung so aussah, als ob gute Verhandlungen, die auch die Stadt unterstützt hätte, geführt werden könnten. Zu der Räumung kam es erst mehrere Wochen nach der Entscheidung. Ein symbolischer Widerstand der UnterstützerInnen hat sie zuerst verhindert. Auch nach der Räumung sind einige Leute, trotz Kälte und Frost, eine ganze Woche auf dem Dach geblieben. Viele weitere Leute haben eine Woche lang nonstop Soli-Party im Park nebenan gefeiert. Das Ganze geht jetzt aber weiter. Der Gerichtsvollzieher hat einem Mitglied des Klinika-Kollektivs das Konto gesperrt und angeordnet, dass sie 430.000 Kronen bezahlen muss. Das sind ungefähr 16.540 Euro. Skandalös daran ist, dass ungefähr 13.500 Euro von der gesamten Summe die Belohnung für den Gerichtsvollzieher darstellen. Also die Belohnung dafür, dass er einen Nachmittag mit einem Megafon vor Klinika gestanden hat. Das Kollektiv wird der Summe vor Gericht widersprechen. Im Moment muss die Summe aber schnellstmöglich bezahlt werden, da die Betroffene mit ihrem Geld nicht disponieren kann. Es wird auch mit weiteren Geldstrafen gerechnet und die Summen werden nicht klein sein. Das Kollektiv sieht es als eine neue Form der Repression, die die Polizeimanöver ersetzt hat. In den vorigen Jahren war es immer üblich, dass die Polizei für eine gewaltvolle Räumung gesorgt hat. Das ist diesmal nicht passiert. Das Gebäude wurde von einer privaten Agentur, in der viele Nazis arbeiten, geräumt und demoliert. Weiterhin möchte die staatliche Institution von dem Kollektiv mehr als 1 Million Kronen dafür, dass sie die Gebäude in der letzten Zeit wegen der Aktivisten nicht nutzen konnte. Den Fakt, dass das Haus mehrere Jahre leer stand und sich in einem sehr schlechten Zustand befand, scheinen sie dabei zu übersehen. Das Kollektiv hofft, auch dieses Gerichtsverfahren zu gewinnen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Gebäude jetzt von dem Eigentümer benutzt werden. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es weiter leer stehen und verfallen wird. An den ganzen Geldstrafen und Mahnungen ist extrem gemein, dass diese Repressionen auf konkrete Menschen und nicht auf das Kollektiv ausgerichtet sind. Pfändungen, wie bei unseren Genossen, sind in Tschechien generell ein wichtiges Thema. 10% der tschechischen Bevölkerung sind in den letzten Jahren zum Opfer dieses Pfändungsgeschäfts geworden. Daran verdienen besonders diejenigen, die für die Einforderung der niedrigsten Schulden hunderttausende Kronen kassieren. Die Leute, die in diese Falle tappen, haben nur eine sehr geringe Chance, zurück ins richtige Leben zu kommen. Zum Beispiel sind sie gezwungen, schwarz zu arbeiten, da ihnen sonst das Gehalt abgenommen wird. In dieser Situation befinden sich momentan ungefähr 1 Million Menschen. Das Kollektiv Klinika plant, auch wegen ihrer eigenen Betroffenheit, auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Was das Gebäude in Prag betrifft, gibt das Klinika-Kollektiv allerdings nicht auf. Sie kämpfen weiter. Da sie sich aber momentan in einer sehr schweren finanziellen Situation befinden, bitten sie dringend um Unterstützung. Sie organisieren eine Spendenkampagne, um den betroffenen Mitgliedern des Kollektivs zu helfen und um weiter kämpfen zu können. Die Kontodaten sind auf der Webseite des Kollektivs klinika.451.cz/donate angeführt. Einen Link zur Webseite findet ihr außerdem auf der Homepage des A-Radios unter aradio.blogspot.de. Wann immer er sie zu Gesicht bekommt. der nassen Stirn. Offene Arme für gebrochene Herzen, Neonlicht flackern auf der nassen Stirn. Gerade hörten wir Herr Schwerthelm mit »Dass sie zugrunde geht«. Nun denn, raus aus den kalten Gefilden und auf nach Brasilien. Hier hören wir einen internationalen Aufruf zum Widerstand gegen die Bolsonaro-Regierung, der über CrimeThink veröffentlicht und unter anderem ins Deutsche übersetzt wurde. Alle auf die Straße gegen Bolsonaro – ein Aufruf aus Brasilien. Am 1. Januar 2019 übernimmt Jair Bolsonaro die Präsidentschaft Brasiliens. Seine Kandidatur, seine Regierung und seine Verbündeten repräsentieren das Schlimmste aus jeder Gesellschaft: Autoritarismus, Sexismus, Rassismus, Homophobie und Xenophobie. Kapitalismus kombiniert mit starken faschistischen Tendenzen. Wir rufen alle auf, sich zu wehren. Der neue Präsident hat bereits gezeigt, dass seine Regierung politische Minderheiten als ihre vorrangigen Angriffsziele sieht. Es wird die Rechte der ArbeiterInnen, der Frauen, der Armen, der vorstädtischen Bevölkerung, People of Color, der gesamten LGBT-TIQ-Gemeinschaft, der Indigenen und der EinwanderInnen angegriffen und ihr Leben bedroht. Mit Fake News, Gerüchten und Verzerrungen der Fakten haben Bolsonaro und seine Anhänger Millionen von Menschen beeinflusst und sich der Debatte über ihre Absichten entzogen. Sie bedrohen die Umwelt mit ihrer Agenda zur Aufhebung des Umweltschutzes, ihrer Weigerung, die globale Erwärmung anzuerkennen und ihrem Plan, ökologische Reservate und indigene Ländereien an die Agrarwirtschaft und den internationalen Markt zu liefern. Die Skandale um seine HelferInnen zeigen, dass die Regierung von Bolsonaro genauso korrupt sein wird wie die früheren Regierungen. Bolsonaros Politik wurde von weißen Rassisten gelobt, darunter David Duke vom Ku Klux Klan. Seine Kampagne erhielt Unterstützung von Steve Bannon, dem Strategen von Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten, dem Bolsonaro totale Unterwürfigkeit verspricht. Wir können nicht mehr warten. 2019 muss ein Jahr des noch intensiveren Kampfes für alle sein, die eine Welt der Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung wollen. Wir laden alle Gemeinschaften, Bewegungen, Kollektive, Verbände, Studentinnen, ArbeiterInnen und Arbeitslose ein, einen breiten Kampf außerhalb und über jede Partei hinaus zu organisieren. Die falsche Opposition von rechten und linken Parteien fungiert als Ablenkung und verdeckt alles, was diese symmetrischen Machtinstitutionen gemeinsam haben, während sie die Wurzel des Problems intakt lässt, die Herrschaft des Staates und die kapitalistische Struktur der Gesellschaft. Erinnern wir uns, dass die Antiterrorgesetze, die Proteste und soziale Bewegungen kriminalisieren, unter den angeblich linken Regierungen von Lula und Dilma Rousseff eingeführt wurden. Nun hofft die Regierung Bolsonaro, mit ihnen jede populäre Opposition auf der Straße zu unterdrücken. Bolsonaro selbst hat versprochen, alle Formen von Opposition und Aktivismus zu beseitigen. Die Gewalt der Polizei wird sich noch weiter verschärfen und die von dem Hass getriebenen Mobs, die in den letzten 5 Jahren entstanden sind, werden noch wütender werden. Auch sie werden auf den Straßen sein. Wir dürfen nicht nachgeben. Wir waren auf den Straßen gegen die Verteuerung von Busfahrkarten und gegen den Confederations Cup 2013, gegen die Auswirkungen der Weltmeisterschaft 2014 und der Olympischen Spiele 2016. Wir waren 2015 bei den Besetzungen der Schulen gegen den Bildungskahlschlag. Im Jahr 2016 besetzten wir Schulen und kulturelle Einrichtungen gegen Michel Temer. Wir waren in all den Streiks, Besetzungen und Demonstrationen der Jahre 2017 und 2018. Jetzt werden wir wieder auf die Straße gehen, um uns gegen die Absurditäten, die Bolsonaro vertritt, zu wehren, sie zu delegitimieren und als Bedrohung für alle Menschen, die Umwelt und zukünftige Generationen zu entlarven. Wir werden mit Protesten, öffentlicher Organisierung und direkten Aktionen reagieren. Wir rufen alle auf, sich zu beteiligen. All jene, die ihr ganzes Leben lang systematisch von Regierungen und Kapitalismus geschädigt wurden und jetzt noch stärker davon betroffen sein werden. Wir fordern alle auf, die anerkennen, dass wir die autoritären, konservativen, neoliberalen und faschistischen Gruppen bekämpfen müssen, die in den letzten Jahren versucht haben, die Straßen und politischen Institutionen zu erobern. Ab dem Tag seiner Amtseinführung, dem 1. Januar, werden wir gegen jede Maßnahme seiner Regierung aktiv werden. Die Kämpfe um Land, um Wohnen, um Gerechtigkeit und Gleichheit, um unsere Existenz werden intensiver denn je sein. Wir müssen uns auch auf die traditionellen Tage vorbereiten, an denen populäre Kämpfe stattfinden. 8. März, Internationaler Frauenkampftag, 19. April, Tag des indigenen Widerstands, 1. Mai, Tag der Arbeit, 28. Juni, LGBTIQ Pride Day, 7. September, der Schrei der Ausgeschlossenen gegen den sogenannten Unabhängigkeitstag, 20. November, Black Conscious Day. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um zu zeigen, dass es keinen Konsens gibt. Die Mehrheit der Bevölkerung hat nicht für diese autoritäre Regierung gestimmt, die die Tür für die weitere Militarisierung der Gesellschaft öffnet, für den Faschismus und die patriarchale weiße Vorherrschaft. Für diejenigen außerhalb Brasiliens, die Solidarität zeigen wollen, demonstriert vor brasilianischen Botschaften, unterstützt die Kämpfe in Brasilien mit Demonstrationen, transparenten und direkten Aktionen. Die fremdenfeindliche und nationalistische Politik des neuen Präsidenten wird auch Menschen außerhalb Brasiliens betreffen. Der Aufstieg rechtsgerichteter und faschistischer Regierungen ist ein internationales Phänomen, das eine globale Antwort erfordert. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis der Staat und der Kapitalismus auf der ganzen Welt fallen. Keine Ruhe für Bolsonaro und seine Lakaien im Jahr 2019. Den Aufruf in deutscher Sprache findet ihr auf crimethink.blogspot.de. Wir schalten jetzt rüber zu unseren Korrespondenten in Chile. Denn, wie letzten Monat angekündigt, beteiligen sich Menschen aus unserem Kollektiv an der sogenannten Valmapo-Karawane, wo freie und alternative Medienaktivistinnen aus Lateinamerika und aus Berlin das Gebiet der Mapuche in Chile und Argentinien bereisen. Als A-Radio Berlin begleiten wir den Kampf der indigenen Mapuche gegen die neokoloniale Willkür des Staates und für ihre Autonomie bereits seit Jahren. Im August 2017 war mit Santiago Maldonado ein Anarchist plötzlich verschwunden, der den Kampf einer Mapuche-Gemeinschaft in der Provinz Chubut unterstützen wollte. Dass der Staat für sein Verschwinden und seinen Tod verantwortlich ist, liegt der Umstände wegen auf der Hand. Wir waren jetzt im Rahmen der Karawane auch vor Ort und haben mit einem Aktivisten gesprochen, der gemeinsam mit anderen lokal Druck ausgeübt hat und es weiterhin tut, damit die Wahrheit über seinen Tod ans Licht kommt. Okay, wir sind hier mit einem argentinischen Aktivisten aus Huerta del Rio, nahe des Flusses Chubut, in dem Santiago Maldonado verschwunden ist, um es mal so auszudrücken. Ihr habt zu diesem Thema gearbeitet und ihr seid immer noch dran. Zuerst wäre es schön, wenn du dich kurz vorstellen könntest und dann erzählen, wie euer Kollektiv entstanden ist. Bueno, con gusto. Me llamo Daniel. Danke, schön hier zu sein. Mein Name ist Daniel. Ich mache mit bei einer Gruppe, die sich Kollektiv für Santiago Maldonado nennt. Viele der Leute in der Gruppe waren bereits vorher in verschiedenen Organisationen aktiv, die, sagen wir mal, einen kritischen Blick auf das System haben, beziehungsweise auf das Modell, das sie uns aufzuzwingen versuchen. Und als Santiago Maldonado verschwinden gelassen wurde, denn wir wissen, dass es so war, davon sind wir überzeugt, haben wir uns nach und nach versammelt, um zu fordern, dass er lebendig zurückkommt. Wir haben den Verlautbarungen des argentinischen Staates oder der Sicherheitskräfte nie Glauben geschenkt. Deswegen bestehen unsere Forderungen auch weiterhin fort. Denn vor kurzem wurde sein Fall offiziell ad acta gelegt, obwohl es sehr viele ungeklärte Fragen gibt. Wir haben uns also versammelt und angefangen, verschiedenste Aktivitäten zu entfalten, in Netzwerken, aber auch im Internet. Wir haben auch Aktionen im Freien gemacht, bei denen die lokale Bevölkerung zum Mitmachen aufgefordert wurde. Página de Internet. También hacíamos actividades al aire libre. Convocamos a la comunidad. Er verschwand am 1. August 2017. Wann fand sich eure Gruppe zusammen? Veníamos ya participando de diferentes maneras en movilizaciones. Wir waren bereits auf unterschiedliche Weise beim Thema der Mapuche-Gemeinschaft Lofkushamen involviert, wo Santiago verschwunden ist, weil er die Menschen der Gemeinschaft unterstützen wollte in ihrem Kampf um die Verteidigung des Landes. Und dort verschwand er dann sofort. Wir haben kurze Zeit später davon erfahren. Einige Tage, 3 oder 4 hat es gedauert, bis alle Infos beisammen waren. Dann hatten wir Fotos gesehen, Erzählungen von Genossinnen gehört. Dabei ist wichtig zu beachten, dass wir auch Freundinnen hatten, die in der Vergangenheit von der Polizei entführt worden waren. Also in eine Zelle gesperrt, ohne die Möglichkeit, jemanden zu verständigen. Das war also der Ausgangspunkt unserer Geschichte mit Santiago. Und da haben wir angefangen nachzuforschen. Allzu viel gab es aber nicht nachzuforschen, weil sofort klar war, was passiert war. Die Polizei hatte ihn in Richtung Fluss getrieben und Santiago konnte nicht schwimmen. Da gründeten wir uns und begannen uns regelmäßig zu treffen. Wir wussten zunächst nicht, wie wir uns nennen sollten. Wir trafen uns also und beschlossen, uns Kollektiv für Santiago Maldonado und seine lebendige Rückkehr zu nennen. Wir fingen an, Aktionen auf der Straße zu machen und Infos über das Internet zu verbreiten. Wir hatten auch, sagen wir mal, ein Schutzkonzept, denn hier, ja, passieren halt Sachen. Wir waren auf öffentlichen Plätzen und im Radio präsent. Nur die Fernsehsender beachteten uns nicht weiter. Auf dem Hauptplatz von Lago Puelo, was ganz in der Nähe liegt, gerade mal 40 Minuten von Huerta del Rio entfernt, haben wir ein Wandgemälde gemacht. Das mussten wir 9 Mal erneuern, weil es jedes Mal übermalt wurde oder mit einem anderen Text versehen. Am Anfang war nur das Gesicht von Santiago zu sehen, mitsamt Landschaftsbildern von hier aus der Gegend. Als Text war zu lesen, lebendige Rückkehr. Und lebend haben sie ihn mitgenommen, lebend wollen wir ihn zurück. Das Wandgemälde befindet sich etwa 30 Meter von der Polizeistation von Lago Puelo entfernt und liegt gegenüber dem Rathaus. Das Gemälde ist nicht groß, vielleicht 2 Meter mal 1 Meter, aber gut sichtbar. Wir gehen davon aus, dass die Leute aus dem Rathaus hinter der Zerstörung des Wandgemäldes stecken und dass die Polizei ein Auge zudrückt, wie immer in solchen Fällen. Gemeinsam mit anderen Menschen haben wir deswegen jetzt eine große Skulptur aus Metall gebaut, mit dem Gesicht von Santiago. Sie ist vielleicht 2 Meter hoch und 1,5 Meter breit. Die Skulptur wollten wir an die Stelle des Gemäldes setzen, weil uns nicht weiter störte, wenn sie die Skulptur bemalten. Je mehr, desto besser sogar. Denn schließlich war Santiago Tattoo-Künstler. Deshalb hätte es ihm bestimmt gefallen. Die Augen sind wie 2 Löcher, durch die man schauen kann. Das war eines der Aspekte, die uns wichtig waren, weil die Augen ein springender Punkt bei allen Bildern von ihm waren, die im Netz rumgingen. Der Blick von Santiago hatte etwas wirklich Starkes. Primero de enero a ponerlo en la Plaza del Lago Pueblo, en el mismo lugar donde está el mural, que ahora está todo pintarrajeado. Das machten wir also am 1. Januar auf dem Hauptplatz von Lago Puelo. Wir gingen zum Ort des aktuell zerstörten Wandgemäldes, aber sofort tauchte die Polizei auf und hinderte uns daran, die Skulptur dort anzubringen. Sie habe eine Anordnung aus dem Rathaus, nichts dergleichen zuzulassen. Und weil sie uns nicht ließen, organisierten wir stattdessen ein Festival mit MusikerInnen, die extra kamen, um sich mit uns zu solidarisieren. Und wir beschlossen, dass die Skulptur herumreisen sollte. Immer bei Organisationen, die um eine Ausstellung bitten. Am 1. Februar gibt es die Einweihung der Skulptur mit einer ersten Ausstellung im Paraje Vecinal, dem Nachbarschaftszentrum von Entre Ríos. Und ab da werden andere Gruppen die Skulptur ausstellen. Die Biblioteca del Río in El Bolsón hat bereits Interesse angemeldet. Generell soll es all jenen zur Verfügung stehen, die spüren, dass sein Andenken noch lebendig ist, dass es unsere Kämpfe begleitet. Und das wollen wir aufrechterhalten. Ich spüre da enorme Wut. Wir müssen da weiterkämpfen und Widerstand gegen vielfältigste Problematiken leisten. Dazu kam dann noch der Mord an Rafael Nahuel und auch die weiteren Fälle von Morden und der langen Geschichte an Morden, auch hier in Vuelta del Río, die wir nicht kannten. Als Kollektiv für Santiago Maldonado haben wir uns auch dazu betätigt, weil wir uns dem Kampf für die Wahrheit und die Gerechtigkeit verschrieben haben und dass es keine Gewalt und keine Toten mehr geben möge. Función de la verdad, la justicia y que basta de violencia y de muerte. Ich würde gerne später mehr über dieses Thema sprechen, aber lass uns zunächst bei Santiago bleiben. Kanntet ihr ihn persönlich? No, yo no lo conocí. Conozco. Nein, ich kannte ihn nicht. Aber weil ich hier lebe, kenne ich natürlich viele Menschen, die ihn kannten. Ich glaube, ich bin mir sogar recht sicher, dass ich ihn mal auf dem Markt von El Bolsón herumlaufen habe sehen. Aber nein, ich kannte ihn nicht. Eure Gruppe hat ganz offensichtlich die Figur, die Person Santiago Maldonados als Aufhänger. Warum gerade Santiago Maldonado? Wir haben uns den Namen Santiago Maldonado gegeben, weil die Gruppe damals entstand und weil uns die ganze Geschichte einfach zu brutal erschien, mit dem, was die Polizei und die Sicherheitskräfte des Staates da veranstalten. Naja, Sicherheitskräfte, eher die repressiven Kräfte des Staates. Wir haben uns auch den Namen gegeben, weil wir diesen als Symbol verstehen, um es mal so zu sagen. Es hätte sicherlich auch ein anderer Name sein können. Aber wir haben uns zu diesem Zeitpunkt gegründet, und wir nehmen Santiago als Banner für diesen Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit, auf dass die Gewalt aufhören und dass sie aufhören mögen, all die Menschen zu ermorden, die für etwas eintreten, das wir als gerecht ansehen. Es kann einfach nicht sein, dass dieser Herr Benetton hier 1 Million Hektar Land besitzt. Stell dir das einfach nur mal vor, von hier ab 1 Million Hektar. Und die Leute hier ihr Territorium nicht zurückerlangen können, wo ihre Vorfahren lebten, auch wo ihre Vorfahren immer noch begraben liegen. Santiago kam, um sich mit ihnen zu solidarisieren. Santiago vino a solidarizarse. Beziehst du dich auf die Mapuche? Sí, claro. Al pueblo Mapuche. Y Santiago vino a solidarizarse como... Ja, natürlich. Auf das indigene Volk der Mapuche. Santiago kam, um sich mit ihnen zu solidarisieren, wie es jedem von uns ergehen würde, um an der Straßenblockade beteiligt zu sein, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht sein kann, dass dieser Typ 1 Million Hektar besitzt. Wer hat sie ihm gegeben? Wie hat er sie gekauft? Woher? Wer war beteiligt? Dabei handelt es sich um das Land, wo ihre Vorfahren lebten. Die gesamte Familie von Facundo Jones Walla ist von hier. Und so ergeht es vielen, die du heute hier kennenlernen durftest. Wie der Lonco Silvio erklärte, lebten seine Vorfahren hier. Und die Familie tut es noch immer, weil sie schon immer hier waren. Es stimmt, dass uns Santiago Maldonado seinen Namen gab. Unsere Gruppe entstand mit seinem Verschwinden, wie es die Mütter der Plaza de Mayo in Buenos Aires sagen, wie es die Großmütter sagen. Ihre Kinder wurden verschwinden gelassen und sie nannten sich Mütter der Plaza de Mayo. Wir, Kollektiv für Santiago. Was ist die Version zu seinem Tod, die der Staat gerade zum Besten gibt? Dass er ertrunken ist. Dass er ertrunken ist. Dass er in den Fluss gesprungen und dort ertrunken ist. So einfach ist das für sie. Dabei ist uns völlig klar, dass wenn er wirklich in den Fluss gesprungen ist, er von der Polizei dazu gedrängt wurde, mit scharfer Munition. Und dass sie ihn auf jeden Fall gesehen haben. Denn laut Aussage der Polizisten selbst, die vor Ort waren, riefen welche von ihnen, da ist noch einer, da ist noch einer. Aber sie haben ihn nicht rausgezogen. Wir denken sogar, dass sie ihn reingestoßen haben. Was danach passierte, ist für uns jedoch unklar. Denn sie sagen, dass seine Leiche 60 Tage oder länger im Fluss blieb. Das ist unmöglich. Unmöglich. Einfach unmöglich. Das sagen ForensikerInnen, Expertinnen und Ärztinnen. Und wir wissen, dass es nicht so war. Wir wissen, dass die Leute, die in einem Fluss wie diesen ertrinken, sehr bald wieder auftauchen. Es sei denn, sie bleiben wirklich an Wurzel hängen. Aber auch in diesem Fall wäre es nicht so schwierig gewesen, ihn zu finden. Sie haben diesen Abschnitt hier dreimal durchsucht. Und dann taucht er ganz plötzlich auf. Wir glauben, dass sie ihn gefunden und mitgenommen haben. An einen nicht weit entfernten Ort. Und das kann natürlich Fantasterei sein. Und ihn dann in eine Kühlkammer gesteckt haben und später wieder im Fluss abgeladen haben. Ihn dort praktisch platziert haben. Wir sind nicht die Einzigen, die davon ausgehen. Aber natürlich ist es jetzt sehr schwierig, das noch zu verifizieren, weil der zuständige Richter den Fall für abgeschlossen erklärt hat, weil er ertrunken sei und es keine Belege für eine andere Möglichkeit gebe. Am morgigen Dienstag gibt es eine Anhörung von 5 KlägerInnen vor der Berufungskammer in Comodoro Rivadavia in der Provinz Chubut, um zu verlangen, dass der Fall wieder geöffnet wird. Wir sollten da einen Blick darauf haben, was die KlägerInnen vorbringen, denn es wird nicht leicht sein, ihnen Nein zu sagen. Was sagst du zur offiziellen Untersuchung seines Leichnams von Seiten des Staates, bei der ja immer betont wurde, dass so viele hochrangige ExpertInnen daran beteiligt seien? Was wir wissen, ist, dass es nicht so viele Sachverständige waren, dass es Leute waren, die auf bestimmte Bereiche spezialisiert waren. Aber als eine echte Sachverständige sagte, dass es nicht möglich ist, dass der Körper so lange unter Wasser gewesen sei, weil der Pollen an seiner Kleidung sich bis dahin aufgelöst hätte und vom Wasser weggespült worden wäre, weigerten sie sich, das anzuerkennen und verneinten diese Lesart. Angesichts der Zeit, in der wir leben, ist uns jedoch klar, dass sie in der Lage sind, jedwede Lüge aufzutischen und zu glauben, dass wir dumm genug sind, sie zu schlucken. Dass wir nichts verstehen würden, weil wir keine Sachverständigen sind, dass wir nie im Fluss waren. Nein, ich glaube Ihnen nicht. Wir glauben Ihnen nicht. Deswegen verlangen wir, dass der Fall neu eröffnet wird, damit wir erfahren, was wirklich passiert ist, wie Sie es gemacht haben und warum. Denn hinter dieser Sache und dem Tod von Santiago steckt noch viel mehr. Nach dem Verschwindenlassen von Santiago habt ihr viele Aktivitäten entfaltet. Wie wurden die in der lokalen Bevölkerung aufgenommen? Wie habt ihr die Situation überhaupt erlebt? Es gibt viel Ärger und auch viele Menschen, die uns unterstützen. Aber wie überall gibt es auch in diesem Dorf die größten Gegensätze. Nichtsdestotrotz, es gibt Dinge, die lassen sich einfach nicht rechtfertigen. Und immer, wenn wir zu einer Aktion auf der Straße aufrufen, sind es mehr Leute, die kommen. Es gibt neue MusikerInnen, Menschen, die einfach erzählen wollen, singen, etwas vorlesen. Es kommen immer mehr Menschen dazu, wenn irgendetwas Künstlerisches zum Thema verbreitet wird. Ich sage künstlerisch und meine damit, dass wenn wir das Thema im Radio behandeln, wir versuchen, das nicht allzu platt rüberzubringen, sondern mit Poesie, mit etwas Musik. Wir wissen, dass das kein guter Moment ist, damit sich uns viele Leute anschließen. Wir werden aber in jedem Fall weitermachen, bis wir wissen, was passiert ist. Wenn wir das erstmal hören und auch davon überzeugt sind, dann werden wir uns vielleicht La Golondrina, die Schwalbe, nennen. Und wir werden Santiago dafür danken, dass viele jener, die mit dem Finger am Abzug leben und hier und dort ungehindert morden, dann hinter Gittern sein werden, dass sie dafür bezahlen. Vorher hast du erwähnt, dass ein halbes Jahr nach dem Tod von Santiago Maldonado Rafael Nahuel von der Polizei ermordet wurde. Wie habt ihr diesen Fall verfolgt? Es ist einer mehr. Einer mehr. Leider ist es einfach ein Toter mehr, der auf dieselbe Weise ums Leben gekommen ist. Ein junger Mann aus einem armen Viertel von Bariloche, ein Mapuche, den sie rücklinks erschossen haben. Und jetzt sind sie dabei, 2 andere junge Menschen anzuklagen, ein Mann und eine Frau, die ihn verletzt den Berg heruntergeschleppt haben, wo sie sich versteckt hatten, verwundet, praktisch tot. Wir beklagen den Fall von Rafita und auch der vielen Menschen, die aktuell in Chile ermordet werden, im Gulmapu und im Puelmapu. Und wir glauben nicht, das heißt, wir wussten, dass so etwas passieren konnte, dass so etwas hier immer wieder passiert. Aber wir können uns nicht angsterfüllt zu Hause verkriechen. Wir kämpfen dafür, dass Gerechtigkeit einkehrt, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Obgleich uns die Justiz heute nicht besonders überzeugt, so wie sich das heute so darstellt. Aber gut, wir werden weiterkämpfen, immer weiter. Wir werden die Situation weiter anprangern, weil wir wütend sind. Das kann einfach nicht sein. Okay, vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, über das wir bislang nicht gesprochen haben? No. Gracias a ustedes y nada, eso, a seguirla. No hay que parar. Nein, danke euch. Und sonst einfach nur, wir dürfen nicht nachgeben. Wir dürfen niemals nachgeben. Viel Kraft. Fast ist unsere Reise schon vorbei. Doch kurz vor dem Ende kann natürlich eines in einem libertären Monatsrückblick des A-Radio Berlins nicht fehlen. Genau, wo herrscht Anarchie? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen aus dem globalen Süden. Dieses Mal in Chile produziert, widmet sich unsere Rubrik Wo herrscht Anarchie auch diesen Monat den Umtrieben der Anarchie. Und gleich unser erster Fund beleuchtet das andauernde Verhältnis zwischen Europa und Lateinamerika. In einer Schule im tiefsten Süden Chiles fand sich ein Zeitstrahl für den Zeitraum von 500 vor Christus bis 1200 nach Christus. Von den 10 Etappen, die dort beschrieben waren, handelten alle 10 von Ereignissen in Europa. Also alle, weil in Lateinamerika damals scheinbar nichts los war. Oder so. Crazy. Jedenfalls beschrieb einer der SchülerInnen-Aufsätze an der Wand den Fall des Weströmischen Reichs im 3. Jahrhundert und leitete den Text mit folgendem Satz ein. Die Krise ist auch bekannt als die Anarchie des 3. Jahrhunderts. Die Jugend in Chile ist also nicht nur ob ihrer anarchistischen Elemente bekannt, sondern betreibt auch aktiv Anarchismusforschung in der Vergangenheit. Wenn auch bislang nur in der europäischen. Tolle Sache. Von der Vergangenheit machen wir einen Sprung in die ferne oder vielleicht nicht allzu ferne Zukunft. Futurezone.de informiert uns über die NASA, die US-Raumfahrtbehörde. Im Titel wird der Inhalt resümiert. Glück gehabt! Die NASA würde uns vor Killer-Asteroiden und dem Weltuntergang warnen. Tja, das ist gewiss sehr nett, aber ist es dann nicht zu spät? Futurezone erklärt weiter, wer gerne über das Ende der Welt philosophiert, wird irgendwann auf diese theoretische Frage stoßen. Sollte man die Menschen vor der Apokalypse warnen, was Panik und Anarchie auslöst, oder das Ende einfach kommen lassen, weil es sich ohnehin nicht vermeiden lässt? Na, das freut uns aber. Die NASA als Verkünderin der nahenden Anarchie. Los Leute, gebt euch ein wenig Mühe. Wir springen vom nahenden Weltende zu einem scheinbar verwandten Thema, dem Brexit. Im Südkorea widmet sich Katrin Prübil der historischen Schlappe von Theresa May im britischen Parlament. Das Land steht angeblich am Abgrund, doch die Autorin macht uns Hoffnung. Entsprechend heißt es in dem Artikel, dass May, die eine Minderheitsregierung einführt, in naher oder ferner Zukunft Unterstützung aus der Opposition gewinnen kann, um einen nachgebesserten Deal durchs Parlament zu bekommen, scheint ausgeschlossen, wenn sogar innerhalb der konservativen Partei Anarchie herrscht. Und wenn ihr denkt, das sei jetzt eine übertriebene Darstellung, haben wir noch ein Zitat gefunden, dieses Mal bei tagesschau.de. Bezogen auf May heißt es dort, innerhalb ihrer Partei herrscht pure Anarchie. Wenn also sogar innerhalb der konservativen Partei Anarchie herrscht, dann ist wirklich noch nicht alles verloren. Wir steuern gerne in Richtung des Exits aus Staat, Kapital und Patriarchat zu. Wir bleiben beim Brexit, denn das Thema ist gerade ganz wichtig. Sogar die Webseite Godmode Trader, ein Wettportal für Aktien, sieht sich bemüßigt, sich dazu zu äußern. Im Artikel heißt es, was da politisch geschieht, ist nicht weniger als Chaos und Anarchie. Eigentlich müsste es einen Aufstand geben. Indirekt zeigen sich erste Risse. Na? Chaos-Tage in London? Anarchy in the UK? Die Sex Pistols lassen grüßen. Das war's dann auch wieder für diesen Monat. Wir hoffen, der kleine Ausflug hat euch bereichert und gefallen. Lasst von euch hören unter aradio-berlin@weißer.net oder über Twitter aradio-berlin. Wir hören uns spätestens nächsten Monat wieder beim nächsten libertären Podcast. Bis dahin, eine gute Zeit.